sitze im Park, motz auf dein Alten, die willst du nicht sein. Was hörst du schon dafür? Ist gar nicht Goa, das Leben ist nicht lazy, sind nur Modenspiele, scheiß auf Schützenfest. Denk mal nach, denk endlich nach, denk mal nach, denk endlich nach, denk mal nach, denk endlich nach, denk mal nach, denk endlich nach. Jeden Tag das gleiche, dasselbe dumme Spiel. Chill's mit deinen Kumpels, es wird schon fast zivil. Erklär mir, was da anders ist, an dem, was du so lebst. Bill Blazy ist von Sony, ein Kiff von Lucky Luke. Mal was anders anzugehen. Es wäre eine Überlegung, mal was selbst zu tun. Es wäre eine Überlegung, mal weg von nur Konsum. Deine Schritte, eigene Schritte, feine Schritte, kleine Schritte. Deine Schritte, eigene Schritte, feine Schritte, kleine Schritte. Deine Schritte, eigene Schritte, feine Schritte, kleine Schritte. Deine Schritte, eigene Schritte, feine Schritte, kleine Schritte. Deine Schritte, eigene Schritte, feine Schritte, kleine Schritte. Deine Schritte, eigene Schritte, feine Schritte, kleine Schritte. Deine Schritte, eigene Schritte, feine Schritte, kleine Schritte. Deine Schritte, eigene Schritte, feine Schritte. Das wäre eine